Mein Name ist Stefan, das Fun steht für Spaß. Wir sind im Studio und wir geben jetzt Gas. Mein Name ist Florentin Will, zur Erinnerung. Und das wird die beste Folge seit Folge. Nee, keine Zahl reimt sich auf Erinnerung. Sorry. Zahlen reimen sich generell nicht. Ich habe mir eigentlich so eine Straße gebaut, dass ich dachte, gut, da komme ich jetzt gut weiter von da. Aber es reimt sich tatsächlich keine Zahl. Mein Name ist Stefan, ich baue die Straße. Wir sind hier nicht zu eurer Strafe, denn wir haben was dabei für euch vorbereitet. Egal, ob es euch gefällt, wir werden eine richtig geile Zeit haben. Nein, der Break. Das ist auch eine klassische Figur. Der Beatboxer, der es übertreibt. Der hat versucht vier Töne gleichzeitig. Double Bass vor allem noch. Wicke, wicke, wicke, wicke. Wicke, wicke. Boom. Boom. Florentin, wie geht's dir? Was wow. ist los? Gut, dass wie du war diese hast. Woche? Es ist echt ein bisschen arg dunkel hier. Ist es nicht sonst heller? Ja, du kannst da nämlich noch eine Lampe andrücken im Flure. Im Flure. Nein, ja. Dann öffnen wir die Türe zur Flure. Franziska. Caroline Reiber. Barbara. Fährt mit einem Rhönrad durch den Rhein. Barbara reist Richtung Buongiorno Regensburg. Buongiorno, Signora. Belladonna, andiamo. Buongiorno, das die Folgen, Signora. Das sind die Folgen, wo man denkt, man fühlt sich gerade so aufgedreht und geil und cool und ist lustig alles. Das ist wenn man die nachher schneidet, denkt man, oh fuck, warum habt ihr dich ein bisschen lang zurückgeschaltet? Und es ist eigentlich nur überspielen, dass wir überhaupt nichts zu sagen haben. Denn wir sind heute wieder hier in unserem Studio mit Stefan Titzel. Und Florentin Will. Dankeschön, Dankeschön. Titzel, mein Name. Dankeschön. Wir haben heute eine Pickepacke vor der Sendung für euch vorbereitet. Wir haben noch nicht so viel vorbereitet. Ja. Wir haben, das ist echt so. Wir gehen schwanger heute, würde ich sagen. Wir befinden uns im 8. Monat. Ja, genau. Wir sind kurz vor der Entbindung und wir haben heute alles nochmal reingesteckt, was wir haben und alles ist da. Die Metapher bricht alles einfach überhaupt in sich zusammen. Funktioniert überhaupt nicht. Wir haben, um einfach mal ein bisschen zu teasen, wir machen heute mal wirklich eine. Wir hauen einen Mega-Kommentar raus, den ihr für uns hinterlassen habt. Ja. Der beste Kommentar aller Zeiten, meiner Meinung nach. Eine neue Rubrik, der Kommentar der Woche. Wah, wah, wah. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wir haben tatsächlich wieder eine Menge Kindergeschichten von euch bekommen, auf die wir heute mal ein bisschen eingehen. Das heißt, ihr könnt. Was heißt wieder? Wir haben über die ganze Zeit schon sehr viele Kindergeschichten bekommen. Und ich habe auch wieder welche mitgebracht. Das heißt, ihr könnt euch heute wieder auf eine, wie gesagt, Pickepacke. Okay, wir fangen einfach nochmal an, weil das hat überhaupt keinen Sinn ergeben von vorne bis hinten. Und ich habe hier auch ständig so Störgeräusche drin. Thema. Leute haben ja schon gefragt, wann wir mal Jan Böhmermann einladen. Nur kurz zur Info. Jan Böhmermann befindet sich momentan im Raum nebenan, wo der Tisch steht, den wir normalerweise zur Aufnahme verwenden. Und wir haben uns es nicht getraut, in den Raum zu gehen, um den Tisch zu holen. Also so viel Folge zum Thema. Folge 50, Freude auf Jan Böhmermann. So viel zum Thema, wann kommt Jan Böhmermann die Folge. Wir haben wirklich mörderische Angst vor diesem Menschen. Aber unbegründet. Wir haben einfach nur wahnsinnigen Respekt. Gut, manchmal läuft er mit einer Peitsche hinter uns her und verprügelt uns mit seinem Schlagring, den er sich jetzt vorgestern gekauft hat. Aber auf der anderen Seite, eigentlich ist die Angst unbegründet, weil wir sind wahnsinnige Schisser und wir glauben, dass wir nicht abliefern können. Dann. Nee. Wir sind glauben sogar, dass wir noch niemals die Zeit überbrücken können, wo wir den Tisch klauen, dass wir in dieser Zeit nicht mehr abliefern können. Ja, dass wenn er irgendeinen Gag macht, wir einfach nicht reagieren können. Wir sind ja immer nur so stark wie unser schwächstes Glied. Und also lege ich noch ein bisschen zu. Und einfach, wenn, glaube ich. Naja, es ist halt wieder dieses hübsche Frauending, ne? Wenn jemand total Lustiges im Raum ist, ist man plötzlich nicht mehr. Wir fangen nochmal neu von vorne an. Take 3. Die Podcast-UFO-Anfang-Folge. Wählt euren besten Anfang. Origins. War es die Nummer 1? Origins. Hier nochmal ein kleiner Recap. Die Nummer 1. Wählt die 0-1 für Anfang Nummer 1. Anfang Nummer 2. Stefan, ich hab dir gesagt, wir haben die Kabel Anfang, von unten. Anfang Nummer 3. Ich liebe Anfang Nummer 4. Ja, wir sind ja total narzisstische Typen, ne? Bei uns, weil wir machen ja den Podcast nur, weil Anfang wir Nummer 5. Werden. It's a hard knock life for us. Anfang Nummer 6. All the single ladies, all the single ladies. Anfang Nummer 6. Jetzt müssen wir Gitarrenmusik einfügen. Wählen Sie die 09 für... ganz kurz, so viel zum Thema Jan Böhmermann einladen. Das haben ein paar Leute in den Kommentaren geschrieben, wir sollen Jan Böhmermann einladen. Folgendes wählen ist gerade Sie, der Sachverhalt. Wählen Sie die 10 für. Ich oder die L für wann wollen wir endlich mal wieder Eis verkaufen? Das Tolle ist, du kannst nicht schneiden, weil dann die Zahlen keinen Sinn mehr ergeben. Außer du schneidest total gut oder wählen sie Nummer 12, geschnitten wegen Inhalt. Ja, und jetzt müssen die Zuschauer abstimmen, oder wie soll das jetzt funktionieren? Ja, wir machen jetzt kurz hier eine Pause von 5 Minuten, damit die Zuschauer, wenn sie sich das anhören, Zeit haben, für uns anzurufen. Eine Spende. Sie können spenden und sie können im Spendenbetreff A, B, C, D, je nachdem, bis 14 halt eingeben. bis dem 14. Buchstaben des Alphabets. Genau. Und immer alle Spenden ab 2 Euro zählen. Ja. Und dann schneiden wir den Anfang, der euch am besten gefallen hat, an die nächste Folge dran. Oder wir machen es folgendes, unser Social Media Manager erklärt es euch einfach nochmal. Ja, was wollt ihr? Wollt ihr ein Like für ein Eis haben? Für ein Like gibt es ein Eis. Geschnitten wegen Hörspiel. Wir waren noch nie so gut vorbereitet, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß nicht genau, wir haben schon sehr viele Anfänge aufgenommen und ich weiß nicht genau, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Deswegen sagen wir jetzt alles nochmal. Wir haben nur kein Sendungsthema, das ist ein bisschen problematisch, ne? Ja gut, aber im Nachhinein es hätte noch immer J-Gange, wie man hier in Köln sagt. Naja. Der Dumm steht das noch. Das geht sich schon aus, weißt du, wir müssen einfach anfangen, das geht du bist sich auf schon Zack. Aus. Der Florian ist auf Zack. Ich bin heute richtig auf Zack. Aber wir haben tatsächlich viele Einsendungen von euch bekommen, vielen Dank nach damals für die ganzen Kindergeschichten. Kinder. Und denen wir heute einfach mal ein paar aufreißen, weil heute werden einfach ein paar Jungfernhäutchen aufgerissen. Ganz kurz. Und wir holen eure Kindheit nochmal zum Vorschein. Und das wird bestimmt richtig lustig. Stefan hat natürlich auch noch ein paar ausgegraben. Ich habe noch ein paar Geschichten gefunden in meinem unerschöpflichen Leichtsinn an geschriebenen Dingen davor aus meiner Vergangenheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mit so vielen Geschichten gerechnet. Ich glaube, es waren auch sehr wenig ausgedachte Sachen dabei, weil die meisten haben halt Beweisfotos mitgeschickt gleich. Ja. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, wie ein Kind zu schreiben, also das dann nochmal so umzuformulieren. Ja, das genau. Ist ja auch das Tolle an dieser Rubrik, die ich mir ausgedacht habe, dass man ja die Unterschiede zwischen wie ein Mann... Das war deine Idee, genau wie der Name des Podcasts, genau wie mein Name war auch deine Idee. Ey, Name war meine Idee. Nein. Natürlich auf war gar Podcast... gar keinen Fall. Alter, wir sind damals... Diese Scheißdiskussion. Ich habe keinen wieder. Bock darauf. Ich weiß doch genau, wie wir hier in der Leihendecker drüben saßen. Drüben saßen. Mit Essen vom Speisemeister. Nee. Vom Pizza-UFO. Und da habe ich gesagt, Podcast-UFO wäre eine Idee. Nee, ich habe gesagt Podcast-UFO. Hast du nie gesagt. Wir haben gesagt Podcast-Torpedo oder das Podcast-U-Boot. Nein, Podcast-Torpedo war nie U-Boot. Ja. Doch, wir hatten immer Podcast-Torpedo, Podcast-U-Boot oder das Comedy-Shuttle hatten wir auch mal kurz für 5 Minuten gebrainstormt. Aber relativ schnell ist es aufgefallen. Das ist lächerlich. Nee, Podcast-UFO ist meine Idee. Auf gar keinen Sorry, Fall. Wobei, was dafür sprechen würde, dass deine Idee war, es ist halt Social Media mäßig gedacht furchtbar. Wieso? Weil erstmal heißt diese Gewerkschaft, wo die ganzen Piloten jetzt anfangen zu streiken, heißt auch UFO. Dann heißt ganz, ganz viele Verschwörungspodcasts heißen Podcast UFO, UFO-Podcast, whatever. Aber ich mag es mal, wenn es im Namen schon einfach man weiß, worum es geht, was es für ein Medium ist. Podcast UFO, weiß jeder, ist es ein Podcast. Und ich finde es gut, dass man beim Namen eingeben schon Verwirrung. Diese Methode der Verwirrung entgegenbekommt. So ein angenehmes man weiß Gefühl schon, okay, der Verwirrung. Anscheinend ist es nur jeder Podcast. Wo wir dann einfach direkt reingrätschen und wir dann einfach die weiteren Zutaten für diesen perfekten Verwirrungscocktail liefern. Wenn man heute bei Google, es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis eingibt, kam heute dieser Fliegetext, dieser durchs Universum Fliegetext, wo ich mich bis heute frage, wo kommt der eigentlich her? Ja. Also fliegt der da rum und andere Raumschiffe sehen den und müssen ausweichen? Da gibt es hundertprozentig auch irgendwo einen Gag, dass mal jemand gegen diese Texttafel geflogen ist. Ich finde, das ist keine gute Herangehensweise, zu sagen, diesen Gag gibt es möglicherweise. Also wir sind schon zur 9. Stufe übergegangen. Ist aber tatsächlich wir sind vom Clown mittlerweile übergegangen zu, wir sagen lieber gar nichts mehr, es könnte schon mal irgendwer gemacht haben. Das ist die falsche Herangehensweise. In letzter Zeit geht es mir häufiger so, dass ich mir einen Gag überlege und mir denke, hundertprozentig hat den schon mal jemand gemacht und ihn deswegen nicht veröffentliche. Das ist Quatsch. Einfach aus Angst vor Diebstahl, weil er möchte nicht des Diebstahls bezichtigt werden. Ja, aber das ist Quatsch. Ja, also ich meine, so Klaus, wir haben jetzt beide das Buch gelesen. Ich bin jetzt endlich auf deinem Stand, intellektuell. Ich habe das Buch gelesen. Das einzige Buch, das ich gelesen habe, hast du jetzt auch gelesen. Ja, genau. Steal like kurz davor, mich zu Steal Like an Artist. Ja. Und da kommt ja auch ganz oft, da ist auf 278 Seiten beschrieben, dass man klauen sollte. Man sich ein gutes Gefühl anreden kann, dass man gerade was geklaut hat und dafür Geld bekommen hat. Das ist ein Buch für Künstler, um sich ein gutes Gefühl einzulesen. Ja. Quasi. Dass man halt klauen kann, so viel man will, weil es gab eh alles schon mal. Und hey, so what, du bist eh immer dein eigener Typ und du willst es auch so formulieren. Du willst es ja nicht genauso klauen, sondern du willst es deinem Wortschatz anpassen. Und dann wird es automatisch zu deinem. Auch an der Stelle sehr zu empfehlen, die Videodokumentationsreihe Everything is a Remix, wo auch nochmal darauf eingegangen wird über Urheberrecht und dass eigentlich alles nur geklaut ist und Bands von ihren Bands, mit denen sie zusammen touren, eigentlich Songs 1:1 geklaut haben. Aber So ist es nun mal. Das Leben. Ja. Kommen wir nun zu unserer ersten Rubrik. Die Anekdote der Woche. Anekdote der Woche. Nee, oh, stimmt. Wir hatten ja mal der Badass-Moment der Woche. Badass. Tatsächlich machen wir mal eine Rubrik mehr als einmal. Und nämlich der Badass-Moment der Woche. Wir hören nochmal den Jingle. Badass. Ja. Come on. Dope. Und zwar auf dem Weg hierhin heute ist es mir tatsächlich passiert. Ich habe mir nämlich schön beim Lidl eine schöne Apfeltasche geholt zum Frühstück, einfach mal schön verzehrt to go. Und da hatte ich diese Packung in der Hand, habe die zusammengeknüllt zu so einer faustgroßen Knüllpackungsknüllung. Wird eh rausgeschnitten, merke ich jetzt schon. Ist einfach jetzt schon klar. Wenn du Stefan, merkst, dass ich mit den Augen rolle, schon die Scheren in Stefans Gib dir keine Augen Mühe sieht. Mehr. Ja, man sieht schon. Er ist schon zum Scherenmann geworden. Und bin ich auf so einen Mülleimer zugelaufen und als er noch so vier Meter weit weg war, habe ich dann diese Tüte in den Mülleimer geworfen und dann stand direkt davor so ein Auto, das war so eine Kreuzung war, und dann habe ich den in den Mülleimer geworfen und dann bin ich weitergegangen und habe ich gesehen, dass in einem Auto auf der Rückbank ein kleines Mädchen saß, das mich die ganze Zeit angeguckt hat und dann mich total mit großen Augen angeguckt hat und er einfach so locker am Auto vorbeigegangen ist. Yeah, face. Whoop. Das yeah, ist ganz schön girl. Gut. Ja, perfekt, aber naja. Ich habe neulich einen Badass-Moment gehabt, im positiven Sinne. Ich habe einem Menschen geholfen. Neben mir saß eine Frau in der U-Bahn, die ist dann weggegangen, um ihre Karte, die war schon älter, hat, um ihre Karte abzustempeln, ist sie weggegangen, hat aber ihre Taschen neben mir liegen lassen und ich dachte mir, gut, ich greife nicht ein in die Geschehnisse der U-Bahn. Ich bin so eine überstehende U-Bahn hat Distanz. Ihr eigenes Gesetz, der Kosmos-U-Bahn. Ich sage immer, man sollte da nicht zwischenfunken. Life, du bist Naturalist. Life finds a way. Und dann, kam tatsächlich ein Mann, der, obwohl die Taschen da alle standen, sich da draufgesetzt hat, einfach auf den Platz neben mir. Und ich habe gesagt, ich habe meine Stöpsel aus dem Ohr genommen, partizipiert, bin eingeschritten und habe gesagt, nein, gehen Sie bitte, hier sitzt schon jemand. Woraufhin er gegangen ist. Und dann kam die Frau wieder und hat sich bedankt. Durch die ganze U-Bahn hat sie mich bedankt. Und Leute haben mich angeguckt und gedacht, wow, das ist der Held. Das war mein Badass-Moment der Woche. Wie fühlst du dich, dass du komplett normales menschliches Verhalten als den Badass-Moment der Woche verkaufst, Stefan? Dass ich ein Schwächling bin. Ich bin, sorry, ich habe gerade eine sehr wichtige E-Mail bekommen. Ein Herz-Emoji. Manchmal ist das die wichtigste Nachricht. Wusstest du, dass der grüne Herz-Emoji einfach ja, hatten wir alle schon mal. Okay, ich saß im ICE und so eine Zweierreihe und die Zweierreihe neben mir saß auch eine junge Frau und ich glaube, sie hat versucht, mit mir zu flirten. Nein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Den Mittelfinger zeigen ist nicht flirten. Ich möchte nur zeigen. Darauf hinweisen, dass du deine fucking Fresse halten sollst, ist auch kein Flirten. Ja, ich möchte nur erzählen, wie ich es geschafft habe, diesen Flirt massiv kompetent einfach im Keim zu ersticken. Und zwar saß ich im ICE und dann... ja, du bist auch nicht müde, das zu erwähnen, dass du im ICE sitzt. Mein Gott, ich versuche ein Bild zu malen. Ja, mein Gott, ich saß im ICE, die wunderschöne Landschaft Nordrhein-Westfalen zog in einer blitzschnellen Geschwindigkeit neben mir hervor. Das Bild verzerren, eine Giraffe stand... Die Bäume verschwammen zu einem abstrakten Strudel von Emotionen und Natur. Und dann kam der Ruf der Natur, ich musste auf die Toilette gehen und ich nehme immer meinen Laptop mit auf die Toilette. Und dann kam ich zurück... Und sie hat das gesehen, dass ich mein Laptop dabei hatte und meinte so, hast du versucht, die Toilette zu hacken? Hast du versucht zu masturbieren? Nein. Sie hat gesagt, hast du versucht, die Toilette zu hacken? Und dann hat mich gesagt, nee, ich habe nur immer Angst, dass der geklaut wird. Und sie war halt die Einzige, die neben mir saß. Und ich setze mich wieder hin und denke kurz nach, so TikTok, so, oh shit, fuck. Und sie einfach, okay, dann fick dich, ich weiß ja, nicht. Ja, Moment, aber erstmal. Und wie machst du dann weiter? Was ist das Erstmal wollte sie einen Gag machen, offensichtlich. Ja, du aber auch keinen schlechten. Aber du als Humor-Genius einfach die Wahrheit sagen. Ja. Natürlich auch. So, ja. Ich mache beruflich was mit Comedy. Aber ich, und ich will darauf nicht eingehen. Ich rechne nicht damit, dass Leute versuchen, lustig zu sein. Damit rechne ich einfach nicht. Und das kann einen wirklich manchmal hart treffen. Und dann sitzt du da und denkst, gibt es jetzt eine Möglichkeit, da nochmal drauf einzusteigen? So, das ist echt uncool. Vergiss es nochmal komplett, was aber ich gerade gesagt habe. Aber es ist auch nicht geil. Es ist aber auch nicht cool, was sie gesagt hat. Ich finde es total cool. Ich glaube, mittlerweile will ich, dass es ein Flirtversuch war. Weil das ist dieses Halbgare, dieses nicht ganz Ausgereifte, dieses, ich möchte auf Biegen und Brechen mit dir reden und sage deshalb einen unfertigen Gedanken. Sie hat das aufgegriffen, was tatsächlich ungewöhnlich in der Situation war, dass ich mit meinem Laptop aufs Klo gehe. Vielleicht hat sie überlegt, ob sie den Porno-Gag machen will, wusste aber nicht, was ich für ein Typ bin und hat sich für die harmlosere Variante entschieden. Ja. Ich fand den Gag auch nicht schlecht. Man muss erwähnen, sie war 9 Jahre alt und ein bisschen beschädigt, körperlich. Ich hatte meine Schere nicht dabei. Ja. Und ja, genau. Also die Geschichte ist komplett erfunden, ist so nicht passiert. Ich finde es großartig, wenn dass Frauen lange Haare haben, weil ich finde diese Symbolhaftigkeit in langen Haaren als Spamfilter kann man gut verstehen. Also es ist immer so ein Vorhang vor den Ohren. Und ich finde das ganz symbolisch eigentlich, dass sie werden sehr oft angequatscht von Typen, die irgendwas komische, moralische, verwerfliche Angebote machen. Ja. Aber Frauen haben immer so einen Art Spam-Filter. Sie machen das auch automatisch, dass sie sich so die Haare vor die Ohren schieben. Wenn sie die Aufmerksamkeit. Das ist gut. Sie schieben sich diesen Spam-Filter weg, so als für diesen Vorhang. Flirt-Experte Steffi Tingo. Naja, kommen wir zu unserer neuen Rubrik, dem Kommentar der Woche. Du verschluckst manchmal das R bei Rubik. Also du sagst ja auch, Entschuldigung, ich will nur, ich schlüpfe gerade nur in die Buongiorno signora, bella donna, andiamo. Ich schlüpfe gerade nur in die Rolle unserer Tante Hörer. Tante Trude tanzt mit Theo, Tango, Twist und Tarantella. Tante Trude tanzt mit Theo, Tango, Twist und Tarantella. Tante Trude tanzt mit... Also, wir haben wir machen mal so eine klassische Anmoderation. Wir vom Podcast UFO kriegen jede Woche wunderbare Kommentare. Teilweise. Aber nicht immer können wir darauf eingehen. Deswegen haben wir uns was ganz Neues ausgedacht. Deswegen gehen wir einfach teilweise nie darauf ein. Teilweise bei Facebook, teilweise bei Twitter. Aber tatsächlich unser Favorit, glaube ich, ist Festnetz. Die WordPress-Seite und das Faxgerät. Und da kommen immer ganz tolle Kommentare. Und wir haben uns überlegt, warum... Wir geben den Leuten nicht ich zurück. Ich möchte ganz kurz, ich habe gerade eine Idee. Ja. Und ich will diese Idee nicht verschenken. Ja. Und deswegen wollte ich kurz darauf eingehen. Okay, dann machen wir es. Ich will mein Festnetz loswerden zu Hause. Ach, wo wir gerade dabei waren Festnetz? Beim Thema. Ich habe nur ein Festnetz, weil ich habe bis Internet, Entertain und Festnetz-Paket von der Telekom gekauft. Und hast du da einen Anrufbeantworter? Oder also ja, was passiert, wenn man da jetzt anruft? Ja. Es dann kommt ein klingelt und irgendwann kommt ein Anrufbeantworter. Und diese Nummer haben nur meine Eltern. Ich will wissen, was du für eine Anrufbeantworter-Ansprache hast. Ja, nicht ich. Wie, nicht du? Es kommt eine Frau, die sagt, sie rufen an bei 022, whatever. Das ja. Ist ja von so einem Comedy-Mastermind wie Steffi Tizipato. Du rennst echt runs out of names. Ja, ich habe keinen Namen mehr. Aber so, Leute, falls ihr nochmal einen weiteren coolen Namen habt für Stefan Tingel, schickt sie mir bitte. Ich habe keine Ideen mehr, ich bin völlig leer. Jedenfalls, ja. Ich wollte es abbestellen, dieses Paket, aber du wirst das Festnetz nicht los. Also, die schenken das mittlerweile, weil ich glaube, die einzigen, die sich noch zwanghaft ans Festnetz krallen, ist die Telekom selber. Mhm. Also, du kannst es nicht loswerden. Ich frage mich, warum? Also, was haben die denn davon? Was ist denn das Ding? Also, das ist ja auch wesentlich billiger als Handy. Ja, aber es war... Die krallen sich da dran, mit allen Mitteln halten die sich daran fest, wie so ein Kind, was man ins Bett zieht, weil es abends ins Bett muss oder weil man es vergewaltigen will. Man zieht es ins Bett und es krallt sich doch so an Dinge, so an die letzten Möbelstücke im Raum irgendwie. Aber du hast trotzdem auch kein Kabel mehr, oder? An deinem festen Telefon. Also das ist dann so eine Dockingstation, wo du dann... So, es ist ja, wie ja, Handy doch, es ist schon doch dieses dicke Kabel drin, dieses längliche, dieses schmale längliche. Nee, aber ich meine zwischen Hörerapparatus und Ding. Natürlich nicht. Ja, okay. Das ist schon sehr lange. Weil das fand ich immer toll. Und dann gab es auch Telefone, die ein ewig langes Ding hatten, ja. Wo man sich dachte, ja, die Leute wollen wahrscheinlich durch die Gegend laufen, während sie reden. Aber Festnetztelefon, na, ihr Kinder da draußen, ihr wisst ja gar nicht, wie das damals war. Warum es Festnetz heißt. Ja, wo man damals bei seinem Schwarm anrufen musste und dann geht die Mutter ran und man sagt, hallo, ist die Carina zu Hause? Genau, kann sie vielleicht rauskommen? Hallo, können sie vielleicht kurz rauskommen? Oder, was bei uns war, dass bei uns im Haus Leute angerufen haben für meinen Bruder und mein Zimmer war im ersten Stock. Mein Bruder war im Keller gefangen. Im 15. Stock. Wir haben in einem sehr hohen Haus gewohnt. Sehr schmal. War im Keller gefangen. Und wenn der keine Fischköpfe mehr hatte, dann haben wir so Leute angerufen, um mir was zu essen zu bringen. Und dann musste ich immer sagen, ja, hallo, ist der Piep da? Und dann habe ich immer wirklich mich zurückgelehnt, Luft geholt und aus voller Kehle immer durch das gesamte Haus gebrüllt, damit er es hört und dann unten bei ihm sein Festnetz, damit er hochkommen konnte. Ich bin so lustig, wenn dein Bruder wirklich Piep hieß. So, dass immer alle denken, warum piept der das jetzt? Ja, wir, oh, glaubt er wirklich, es juckt uns wieder, mein Bruder heißt. Und er heißt einfach Piep. Ja, wir drei Brüder. Piep, Pock und Pong. Wir waren die wildeste Familie. Und Florentin, du warst immer schon ein bisschen der Außenseiter. Ja, ein bisschen komisch, ja. Wir waren stehen geblieben bei unserer neuen, tollen Rubrik. Dingelingeling, der das Kommentar der Woche. Heute mal nicht von Stefan Schwier, sondern ein anderer hat sich durchgesetzt an den Olymp unserer Kommentatoren und zwar Lump. Ganz kurz, Lump. Ja. Man muss dazu sagen, du wirst ihn gleich vorlesen. Ich hoffe, ich finde, mal gucken, wie viele Unterbrechungen es ist der mit Abstand beste Kommentar, der jemals irgendwo Boah. Geschrieben wurde. Doch. Oh, wirklich? Ich habe eine Stunde am Boden gelegen. Meine Nachbarn haben den Krankenwagen gerufen. Wegen dem Segway oder was? Was ist denn da passiert? Weil ich wieder hingefallen bin. Und dann habe ich einen Kommentar entdeckt und habe gelacht, herzhaft, mal kurz. Mhm. Wirklich toll. Warum? Ja, das würde ich gerne nachher analysieren. Ich würde dich bitten, ihn jetzt mal kurz vorzutragen. Lump schrieb folgenden Kommentar. Auch toller Name schon. Lump. Folge Donny O'Sullivan schrieb er, seit der Folge Hass dabei und diese hat mir bisher am besten gefallen. Und jetzt kommt's. Insgesamt sehr lustiger Podcast, mehr aber auch nicht. Erstmal vielen Dank an Lump für das Kompliment. Wir freuen uns sehr. Aber das ist schon ganz geil zu sagen, sehr lustiger Podcast, mehr aber auch nicht. Das ist genauso, als würde man sagen, Schatz, ich liebe dich sehr, mehr aber auch nicht. Ja. Das ist ein tolles Sportwagen mit allem, was ich brauche, mehr aber auch nicht. Ja, genau. Es war eine Eins, aber mehr auch nicht. Volle Punktzahl, aber mehr halt nicht. Das ist wirklich so gut. Ja. Loben, aber trotzdem ein schlechtes Gefühl machen, unterschwellig dem Selbstbewusstsein noch eins auswischen irgendwie. Ja, vor allem ist es so schön, weil er impliziert ja, dass es irgendwelche mystischen, transzendenten Qualitäten gibt, die wir nicht erfüllen. Die wir nicht kennen auch. Was ist das denn? Finde ich toll. In welchen Sphären lebt dieser Lump? Was führt er für ein Leben, dass er Dinge erfahren und fassen kann, auf die wir gar nicht kommen? Das ist ja fantastisch. Also erstmal natürlich ein gutes T-Shirt-Motiv, lustiger Podcast, mehr aber auch nicht. Natürlich einfach ja, ein bisschen arrogant. Ja. Oder auch nicht. Ja, oder einfach so ein Tattoo. Stefan Titze, cooler Typ, mehr aber auch nicht. Ich finde das so lustig. Das ist unfassbar. Was kann denn noch? Ich will wissen. Lumpi, komm mal vorbei. Ich will wissen, Lumpi, was siehst du denn noch? Was kann da noch sein? Einfach Bestnote, aber mehr auch nicht. Das ist so wirklich diese Top-Arroganz. Einfach, es war so gut es geht, aber es war mir immer noch nicht gut genug. Das ist einfach eine geile Einstellung. Lump will das Maximum. Er will die 110%. Er will einfach bis Ich glaube, Lump ist auch einer von denen, die nie zufrieden sind. So, die immer ein bisschen mehr wollen. Die nie komplett sich zur Ruhe legen können. Finde ich super. Die immer fragen, da geht doch noch mehr, Leute. Weil ja, mich hat der Kommentar motiviert. Also, man sagt ja auch, in dem tollen Film Whiplash, TM, sagt man, also sagt der einzige Film, den er gesehen hat. Nein, sagt J.K. Just Kidding Simmons, sagt Wow, der war aber nicht spontan, oder? Doch, tatsächlich. Der hat gesagt auf seinem Dokument ganz ich groß schwöre dir, J.K. Steht nicht. Joking. Der hat nämlich gesagt, aber dass J.K. Joking Rowling wurde 100% schon mal gemacht. Just Kidding Rowling kann just sein. Just Kidding 100%. Oh, Jesus, sein Laptop ist runtergefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Geht alles noch. Oh, das hat es gerade richtig wehgetan. Spiegelneuronen greifen anscheinend auch bei Laptops. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht, dass du jetzt den Credit für diesen guten Witz bekommst. Den hat 100%. Ich schwöre dir, ich habe den noch nie irgendwo gesehen. Ich schwöre es dir, ich schwöre auf meinen Kampffisch. Auch nicht Joking Rowling. Ich habe den noch nie gehört irgendwo. Ich will mich noch nicht für Gags rechtfertigen müssen. Nee, es ist in Ordnung, aber der war gut. Ich mag, die gut sind, die ich gemacht habe. Der war echt, dass er so schnell war und ohne, ja, also top, top Gag. Der war für mich der perfekte Witz. Aber mehr auch nicht. Wollen wir jetzt nicht aufhören an der Stelle? Ja. Und der hat gesagt, dass diese zwei Wörter gut gemacht viel kaputt machen. Und ich finde das gut, dass er das schafft, diese Wörter zu sagen, Lumpi, aber gleichzeitig impliziert, dass er uns noch ein bisschen herantreiben will. Ja. Dass wir die 110% geben. Naja, vielleicht. Also es gibt ja verschiedene Kategorien, auf denen man einen Podcast bewerten kann. Verschiedene Disziplinen. Er sagt sehr lustig, mehr aber auch nicht. Also informativ, nope. Keine Ahnung, andere, was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Klassisches Beispiel für kaputt analysiert. Gut, ich fand es lustig bis jetzt, weil jetzt ist irgendwie einleuchtend, wie er das meint. Lum, schreib uns mal, welche Podcasts hörst du sonst so? Was gibt es noch für Sphären da draußen? Welche Leitern können wir weiter erklimmen? Vor allem, was ich oft höre, dass man uns hört und den Einschlafen-Podcast. Gleichzeitig. Ich glaube, es ist so ein bisschen das Ding. Einfach einschlafen die und wollen sich nicht, so ein bisschen runter. Vielleicht wollen die auch nicht einschlafen, sondern die hören uns, sind total aufgedreht. Ja. Und wollen dann nicht einschlafen, aber um aufs normale Level zu kommen, wenn sie den Einschlafen-Podcast. Das finde ich auch ganz gut. So auf einem Ohr, so Upper und auf dem anderen Downer. Einfach ein bisschen, genau, so damit die Aussicht. Sich immer so drehen. Die ganze Zeit, wie so ein Boot. Man so ein bisschen aufgedreht in der U-Bahn. Kommen wir mal zu unserer ersten Rubrik. Wir müssen tatsächlich heute ein bisschen durchkommen, weil wir einiges zu tun haben. Ich schicke dir mal ganz kurz. Gott, oh Gott, was ist denn für eine neue Attitüde hier? Wir müssen jetzt mal, wir wollen mehr als das sein. Die erste Einsendung von Thema Kindheitsstories, die wir bekommen haben, ist von Henry. Henry, Entschuldigung. Henry, boost. Boost your moderation skills. Und zwar haben wir hier einen Dialog bekommen von Henry. Booster macht schon die Anmoderation kaputt. Booster steht uns im Weg. Diese Moderation wurde präsentiert von Booster. Die erste Geschichte von Henry aus dem Lesetagebuch zum kleinen Hobbit. Fünfte Klasse. Anscheinend hat Henry in der fünften Klasse. Komm, wenn du so denkst, komm. Ich finde das so lustig, dass wir diese scheiß Energy-Drinks trinken und wir einfach die ganze Zeit auf. Müssen einfach. Und das einfach wahnsinnig uns einschränkt. Wir kriegen das nicht mehr bezahlt. Wir trinken diese Scheiße ja, freiwillig. Das Einzige, was uns beim Moderieren wirklich stören würde, ist Kohlensäure. Und das ist eine nette. Das ist so. Henry. Jedes Mal einfach halb übergeben. Also, Henry hat anscheinend in der fünften Klasse den Hobbit gelesen und es gab dazu einige Hausaufgaben. Außerdem sollten sie ein Lesetagebuch schreiben und da hat der gute Henry ein fiktives Interview geschrieben. Ja, ganz kurz, wir müssen nochmal kurz die Rubrik erklären. Wir lesen Kindergeschichten vor, weil wir finden die, wir haben das letzte vor ein paar Wochen mal gemacht, wir haben Kindergeschichten vorgelesen, weil wir das lustig finden, wie Kinder frei denken, wie sie die Aufgaben, die ihnen gestellt werden, nutzen können, um funny Stories zu sagen, erzählen. Und deswegen haben wir an euch appelliert, an die Kindheitserinnerungen und Kindersstories. Wir haben hier einen Dialog zwischen der Riesenspinne aus der Hobbit, Kankra, glaube ich, heißt sie, und einem Interviewer. Dann lese ich mal den Interviewer und du die Riesenspinne. Alles klar. Guten Tag. Können Sie mir bitte ein paar Fragen beantworten? Ja. Warum haben Sie die Zwerge und den Hobbit nicht einfach ziehen lassen? Wir hatten Hunger. Warum sind Bilbo, der Hobbit und die Zwerge davongekommen? Sie waren schlauer und der Hobbit war unsichtbar. Was werden Sie nun tun? Auf neue Opfer warten. Dankeschön und auf Wiedersehen. So großartig. Knallhartes Interview. Aber eine geile Idee, so den Bösewicht, weil ich glaube, in Hobbit ist ja, nee, da gibt es ja auch noch diese ganzen Sauron-Vorgänger und so. Auf jeden Fall aber ist die so Riesenspinne lustig. Ein großes Problem. Oder einfach diese Riesenspinne, die sich rechtfertigen muss. Was man ja immer denkt, so Bösewichte sind ja oft relativ doof in Filmen. Und einfach so, warum haben sie die zielen lassen? Ja, sie waren schlauer und der Hobbit war unsichtbar. So, ich bin auch nur eine fucking Riesenspinne. Ich bin auch eine Spinne, Leute. Was erwartet ihr denn? Der ist unsichtbar. Das ist ein Zauberer. Space-Zauberer kommen hier und irgendwelche magischen uralten Ringe. Ich bin eine Riesenspinne, okay? Ich bin im Grunde eine Spinne. Sorry. So lustig, aber auch wie höflich der Interviewer geblieben ist, obwohl er offensichtlich vor einem nicht verurteilten Mörder steht und sagt, Dankeschön und auf Wiedersehen. Genau, und was werden Sie nun tun? Auf neue Opfer warten. Alles klar. Dankeschön, alles auf Wiedersehen, vielen Dank. Ich bin dann auch mal weg. Könnte sogar als Pointe gewertet werden, dass er dann das Interview abbricht, wenn er sagt, finde ich super. Kann das Route mal malen vielleicht? Apropos Route, ups, als hätte ich es mir mal irgendwo aufgeschrieben. Ich kam neulich nach Hause in meine Erdgeschosswohnung. Ding dong! In meine lustige Dein festes Keller, Telefon Kellerwohnung. Klingelt. Sie haben null neue Nachrichten. Und vor meiner Tür lag ein großer Umschlag. Und ich habe es von einer lustigen Comic Sans Schrift erkannt. Ralf, Ralle, Rute. Dass du schon lachend am Boden lagst, als du nur die Adresszeile gelesen hast. Das muss Ruti sein. Ralf, Rute hat uns zwei DVDs geschenkt. Von seinem, nennen wir es nicht, das wäre jetzt Schleibwerbe. Was genau soll der Zuschauer jetzt damit anfangen? Ich übergebe das jetzt im Podcast, damit Leute das haptisch was mitbekommen. Was sollen die Hörer damit anfangen? Die hören die Folie jetzt und so und denken, wow, die übergeben sich offensichtlich was. So, hier kriegst du die. Mach ein bisschen deine Folie, musst ein bisschen einpacken. Ist Ruthie Speed, ein Hoch auf die Wissenschaft. Ui, FSK 6. Und er hat uns dieses tolle Briefdings. Ja, die Leute können das nicht sehen, Stefan. Das ist ja schon klar. Ich beschreibe es deshalb auch. Darauf ist ein Baum, auf dieser Postkarte. Da steht einfach, der sagt einfach immer vor einem Date, denkt er. Und das ist lustig, weil auf seiner Nase ein Zweig wächst. Ist wahrscheinlich die Analogie zu einem Pickel. Mhm. Naja, und er hat uns folgenden tollen Text geschrieben auf seiner Postkarte. Liebe Grüße, Ralf. Vielen Dank an der Stelle an Ralf Rute für dieses tolle Geschenk. Wir haben uns sehr gefreut. Dankeschön. Geil. Danke, nicht. Ey, super. Ich finde diese Kindergeschichten immer besser. Ich finde diese Idee, super, die du hattest damals. tolle Idee, die du da hattest. Und ich finde auch wirklich eine coole Art, einfach mit dem Lesestoff umzugehen, dass die Kinder da selber Sachen dazu schreiben sollen. Zum Beispiel, er geht's weiter, Tagebucheintrag von Smaug. Der schreibt, liebes Tagebuch, ich, Smaug, werde heute noch zur Stadt im See fliegen und dort alles Leben auslöschen. Rrrr. Diese haben wahrscheinlich dem sogenannten Meisterdieb und den Zwergen geholfen. Zwerge. Ich hasse sie. Bitte passe auf meinen Schatz auf, liebes Tagebuch, bis bald. PS, ich fliege jetzt los. Ja, gut. Erstmal sich seinem Tagebuch vorstellen. Finde ich super. Ich muss der erste Eintrag gewesen sein, offensichtlich. Ja. Ich glaube, er kam nicht so richtig klar damit. Muss man es analysieren. Ja. Ich glaube, er kam nicht so richtig klar damit, dass er jetzt Menschen eine ganze Stadt auslöschen will. Alles Leben, finde ich auch eine super geile Ausdrucksweise. Ja, genau. Und deshalb habe ich ein Tagebuch angeschafft, um das irgendwie zu verarbeiten. Ja. PS, ich fliege jetzt los. Ich fliege jetzt auch so gut. Also, ich pack's halt, ne? Ciao. Leute, mach's gut, ciao. Finde ich großartig. Einfach vor allem aber auch irgendwie moralisch nicht hundertprozentig rechtfertigt. Ich fliege in die Stadt, um dort alles Leben auszulöschen. Die haben wahrscheinlich dem sogenannten Meisterdieb geholfen. Also und den einfach, Zwergen geholfen. Wow, ob das Zwerge. Moralisch... Zwerge. Ich hasse Zwerge. Sie. Aber auch gut begründet. Mit einem ja, ist schon nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. Bitte passe auf meinen Schatz auf, liebes Tagebuch. Finde ich auch sehr gut. Bitte, Tagebuch, pass auf meinen Schatz auf. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin nur ein Riesentagebuch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Die sind von Henry beide. Mhm. Heißt er wirklich Henry oder ist es ein Künstlername? Nee, Name wurde auf Anraten unserer Rechtsabteilung. Wir könnten kurz mal unsere Rechtsabteilung... Oh, da ist er so. Hallo, ich bin der Anwalt von der Podcast. Ja. Okay, ich gehe wieder. Geh vielleicht. Ja, wir haben noch mehr. Nee, wir müssen mal ein bisschen durchmischen. Tatsächlich, wir heben uns die auch auf und wir werden immer wieder ein paar vorlesen, weil die wirklich fantastisch sind. Noch ein paar Sachen. Schick mir das, Florentin, schick mir das nebenbei mal bei iMessage, damit wir so ein bisschen hier beide mal mitlesen können. Es ist wirklich toll. Eine Geschichte möchte ich noch vorlesen, die hat mich wirklich sehr berührt. Okay. Und zwar von Sarah. Die schreibt. Ihre Geschichte, also ein bisschen ähnlich wie Stefan tatsächlich. Du kannst ja noch mal eine von dir vorlesen. Eine ähnliche Geschichte wie von Stefan, also eine Erlebniserzählung, was passiert ist. Nochmal Glück gehabt. Wie, glaube ich, 50% aller Geschichten heißen. Entweder nochmal Pech gehabt oder nochmal Glück gehabt. Hi, ich bin Lena und ich habe einen Bruder. Falsch schon? Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Hi, ich bin Lena und habe einen Bruder und zwei Freundinnen. Sie heißen Anna und Katrin. Mein Bruder heißt Maximilian. Wir sind hier auf der Insel Rügen und verbringen die Sommerferien. Anna, Katrin und ich sitzen gerade am Hafen. Wir lesen zusammen spannende Bücher. Plötzlich packt mich ein starker Mann. Zwei andere Männer haben Anna und Katrin gepackt. Nun kam Maximilian angerannt. Der Mann mit Anna packt jetzt auch noch Maximilian. Nach einer Weile sitzen wir in einem U-Boot und merken, dass die drei Männer das U-Boot mit einer Fernsteuerung losfahren lassen. Wir Mädchen haben alle schreckliche Angst und zittern. Doch Maximilian sagt, macht euch keine Sorgen. Lena, du weißt doch, ich kenne mich mit U-Booten aus. Ja, was sehe ich denn da? Ruft Maximilian plötzlich. Was denn? Fragen wir Mädchen gespannt. Maximilian antwortet, hier, bei der Steuerung ist ein kleiner Bildschirm. Und da sind die Männer. Der eine ist auf die Fernbedienung getreten. Super, ruft Katrin. Kannst du denn das U-Boot auch steuern, Maximilian? Was denkst du denn? Natürlich, antwortet Maximilian. Na dann, steuer uns doch wieder nach oben, meint Anna. Wird gemacht, murmelt Maximilian. Na endlich, freuen wir uns. Plötzlich steht einer von der Hafenpolizei vor uns und fragt, was macht ihr denn in einem U-Boot? Mit dem dürft ihr doch gar nicht fahren. Was ist passiert? Wir erzählen es ihnen, sagt Katrin. Auf einmal rennen drei Männer vorbei. Anna und Maximilian erkennen sie als Erste. Da sind sie, ruft Maximilian. Da hat die Polizei die drei Männer auch schon verhaftet. Der Polizist fragt, warum haben sie die Kinder in das U-Boot gesperrt? Darauf antwortet der eine Mann, das war doch nur ein Scherz. Nur ein Scherz? Ich fass es nicht, ruft Katrin. Und wie heißen sie? Fragt der Polizist. Der erste sagt, ich heiße Mark. Der zweite sagt, mein Name ist Ludwig. Der dritte antwortet, ich heiße Karl. Da lacht Katrin plötzlich und ruft, sie heißen Quark, Lubelig und Schmarren. Anna, Maximilian und ich lachen. Am Abend haben wir mit unseren Eltern und der Polizei ein Hafenfest gefeiert. Njapnap. Njapnap. Njapnap, klassische Evox. Ein paar Evox waren auch dabei. Also fantastische Story. Also erstmal, ach, geile Geschichte. Aber erstmal gut die Rollenaufteilung, ganz klar. Die Aufgabe der Mädchen ist es, entführt zu werden und zu zittern und Angst zu haben. So, Maximilian kümmert sich um alles. Und dann, wie wird der Konflikt gelöst? Der Bösewicht tritt einfach auf die Fernbedienung zum U-Boot. Und damit kann Maximilian ohne Fernbedienung das U-Boot steuern. Finde ich auch einfach großartig. Ist schon lustig. Auch klassisch, ja. Eine Story nur für einen Gag am Ende, damit sie die ganzen Wortspiele machen kann. Und wir haben tatsächlich auch die Kritik des Lehrers. Ah, das ist ja geil jetzt. Und zwar stand da, Iris, du hattest eine tolle Idee für deine Geschichte. Denke daran, den Höhepunkt noch mehr auszuschmücken, indem du noch ausführlicher schreibst. Was haben die Kinder im U-Boot zuerst gedacht? Hatten sie Angst? Und als Benotung hat sie bekommen einen Stempel mit einer Katze. Also man weiß nicht ganz das genau, ob das jetzt positiv ist oder nicht. Aber vielen Dank, Iris, für diese fantastische Geschichte mit dem U-Boot. Sehr viel Fantasie, großartig. Von 2004. Ich weiß nicht, wie alt sie da war. Vor allem nicht so weird wie ich, so komische Ausflüchte, die irgendwie trotzdem gut ignoriert wurden von der Lehrerin. Ja. Irgendwie, aber sie hat es besser beschrieben. Ja, aber auch ganz knall hat die Story nach vorne getrieben. Und da war auch schon die Polizei, sie wurden verhaftet. Und am Ende feiern wir mit der Polizei ein Hafenfest. Ganz klassisch einfach. Aber auch geil, wie schnell sie im U-Boot waren plötzlich. Einfach in so einem hochtechnischen Ding, wo man nicht so ohne Weiteres reinkommt. Vor allem auch die Polizei. Das Erste, was die Polizei macht, wenn sie die Entführer stellen, so, was macht ihr Kinder denn im U-Boot? Ihr dürft doch gar nicht mit dem U-Boot fahren. Ja. So, das ist das Denken eines Kindes. So, ich werde erst bestraft, dass ich in dem U-Boot bin. Da darf ich gar nicht sein. Ja, genau. So, vor allem, so ein Ding, was passiert da einfach in der Welt. Da fahren einfach Kinder mit dem U-Boot. Hey, ihr sollt das doch nicht machen. Leute, ich hab's euch letzte Woche schon gesagt. Raus aus dem U-Boot, Freunde. Aus dem Jahre 2003 habe ich eine Geschichte. Das war auch aus der 3. Klasse. Da warst du 3 Jahre alt? Ja. Eine Weiterführgeschichte. Also wir haben schon einen kleinen Textanfang bekommen. Und der ist schon sehr vielversprechend. Ich würde kurz erst einmal den Anfang. Genau, ich werde den vorlesen und werde dich dann bitten, ein bisschen dir ein Ende auszudenken. Mhm. Das Märchen vom dicken, fetten Pfannkuchen. Ja, geil. Vielen Dank. Es war einmal ein Koch, der für seinen Herrn Pfannkuchen backen wollte. Sorry, ich fange nochmal an. Es war einmal ein Koch, der für seinen Herrn Pfannkuchen backen wollte. Er nahm Mehl, Milch, Zucker, Butter und ein Ei, rührte alles gut durch und goss es in die Pfanne. Dort ging der Pfannkuchen auf, dass es eine Freude war. Das Küchenmädchen sagte zum Koch: Da bekommt unser Herr aber einen schönen, dicken, fetten Pfannkuchen zu essen. Als der Pfannkuchen das hörte, dachte er: Was? Zum Essen bin ich viel zu schön. Da will ich lieber in die weite Welt gehen. Plumps tat er einen Sprung aus der Pfanne auf die Treppe und lief kantapa zum Haus hinaus. Die Pfanne und den Kochlöffel in der Hand jagten der dicke Koch und das Küchenmädchen hinter ihm her. Erstmal ohne Scheiß. Das ist schon so geschrieben, als wären irgendwie so diese Signalwörter als Kantapa. Ja, Kantapa, genau. Irgendwie zu unterbringen gewesen. Hallodri, Hossassa. So ein Quatsch, okay. Ja, ist schon sehr, sehr lang für einen okayen Anfang. Ja. Wo ich mir auch dachte, oh Leute, wie man aus diesem Grütze. Der achtjährige Stefan. Ja. Och, du wirft seinen Schal auf seinen Rücken, hinter seinen Rücken. Richtet seine Brille und sagt: Och, wie soll man aus diesem grützersten Akt einen noch was Gutes hinkriegen? Drückt sein Zigarillo aus und sagt: Mein Gott, nimmt die Feder zur Hand und sagt: Dann schreibe ich euch halt was runter. Mache ich halt Meisterwerk daraus. Zauber ich mal was daraus. Also ich glaube, es ist ein super Anfang. Ich würde es erstmal, er fällt runter in die Wiese, dann wird er von Krähen angegriffen, die ihn natürlich auffressen wollen. Und er verbündet sich dann mit irgendeinem Tier, mit dem er dann eine Vertrauensbasis aufbaut. Ja, ich lese gleich mal vor. Ja, okay. Stefan Tietze, 3. Klasse. Wie alt? 9. 9. Doch der Pfannkuchen war nicht langsam. Er sprang auf ein Hausdach in den Schornstein herein. Der Koch hatte zum Glück eine Leiter im Restaurant. Er holte sie, kletterte aufs Dach und blieb im Schornstein stecken. Classic. Aber dem Pfannkuchen ging es noch gut. Die Meyers, denen das Haus gehörte, schimpften mit dem Koch und erstatteten eine Anzeige gegen ihn. Die Diversion. Einfach weg von der Story. Oh, jetzt geht's nur noch es darum. Es folgt ein langer Rechtsstreit. Nein. Genau vor Gericht. Ja, genau. Den Pfannkuchen jedoch bemerkten sie nicht und er hüpfte ins Waschbecken, wurde nass und das ganze Haus dreckig. Da habe ich ein Wort vergessen. Das klingt vor den Rot drüber geschrieben. Machte das ganze Haus dreckig. Die Katze Rudi kam zum Pfannkuchen und fragte: Wie heißt du? Pfannkuchen, sagte dieser. Was? Nur Pfannkuchen? Ja, antwortete der Pfannkuchen. Wir müssen dir einen anderen Namen geben. Wie wär's denn mit Rudolf? Fragte Rudi. Ja, Rudolf, sagte der Pfannkuchen. Und zusammen haben Rudi und Rudolf noch viele Häuser dreckig gemacht. Sehr gut. Ich habe einen ganz eigenen Stil. Willst du nicht genauso heißen wie ich? Aber weißt du nicht, Rudolf. Mein Name ist übrigens Rudolf. Großartig. Sehr schön. Aber auch super gut. Man merkt einfach, dass du komplett anders denkst. Einfach, dass du das Haus gar nicht verlässt, sondern einfach in dem Haus. Der Pfannkuchen will fliehen, aber verlässt das Haus nicht. Er springt aufs Dach. Aus irgendeinem Grund, warum. Also, das ist schon. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ja, schon echt verrückt. Ja, vor allem auch so Sachen wie Anzeige erstatten. Ja. Sind, glaube ich, so Begriffe, die man mal auffasst als Kind. Und dann, ich war immer jemand, mir sind die dann eingefallen, ich musste sie loswerden. Ja. Ich muss irgendwie diese Anzeige noch runterbekommen, weil ich weiß, dass Anzeige erstatten heißt. Ja, du hast ja auch selber immer so Aufgaben gestellt, dass du irgendwelche Worte unterbringen musst, die einfach überhaupt nicht reinpassen. Auf jeden Fall. Sehr lustig, fand ich aber sehr das lustig. Genau das meine ich mit diesem irrelevanten Nebensatz. Einfach, dass irgendwelche, das ist genauso, wie wenn irgendwie die Action-Verfolgungsjagd fährt und wirft irgendwie den Obstwagen um und dann einfach wird noch erzählt, wie der Obstwagen dann noch weiter den Typen verklagt. No. Einfach so, das wird ein langer Rechtsstreit. Die Kinder litten sehr darunter, die Eltern, vier die Bananen scheiden. Auf dem Beweisstand, ja. Und diese Geschichte, oh Gott, mit dem Namen Schlittschuhläufer. Wie gut, wie viele von diesen Stories hast du noch? Ich hoffe noch, das ist eine dritte Klasse tatsächlich. Mir fehlt die zweite komplett und die vierte. Ich hoffe, dass ich da nochmal was finde. Prequel und Sequel, wie gut ist das denn? Ja, ich glaube, ich habe es nicht gefunden leider. Es war lustig, meine Eltern waren im Urlaub und der Schrank war leider verschlossen. Und ich habe zum ersten Mal mit einer Büroklammer versucht, etwas aufzubrechen und es ist mir gelungen. Nicht schlecht. Es ist mit einer Büroklammer relativ einfach, Schränke aufzubrechen, so alte. Und was hast du da alles drin gefunden? Ja, fällt mir jetzt kein Gag ein. Okay, muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht. Es ist schon spät. Okay, muss auch. 4. Februar 2003. Stefan Tietze, 8 Jahre alt. Schlittschuhläufer. Es lief ein Mann für sein Leben gern Schlittschuh. Er hieß Herr Jakob. Diesmal fuhr er durch eine kleine Siedlung. Er sagte, irgendwie fühle ich mich beobachtet. Und damit hatte er auch recht. Ein großer, dicker, glatzköpfiger Mann namens Karl-Heinz beobachtete ihn. Er saß hinterm Fenster. Eine Unverschämtheit, auf meinem Grundstück zu fahren, sagte Karl-Heinz. Er ging raus, er wollte Salz streuen, damit Herr Jakob nicht mehr fahren kann. Herr Jakob? Herr Jakob war aus Wasser. Naja, gut, muss man sich so vorstellen, da ist sehr viel Eis. Ja. So, und Herr Jakob fährt da rum in der Siedlung. Ach so, und er fährt in der Siedlung Schlittschuh. Er fährt in der Siedlung, ja, das habe ich in so einem kleinen Nebensatz erwähnt, mit so einem großen X. Habe ich am Rand. Als es in der Text vom Lektorat zurückkam, hast du nochmal das Korrektur. Habe ich noch kurz ins Korrektur an den Rand geschrieben. Mhm. Muss dir vorstellen, die ganze Siedlung ist vereist. Okay. Ja. Ist die Prämisse. Und damit hatte er eine Unverschämtheit, auf meinem Grundstück zu fahren, sagte Karl-Heinz. Er ging raus, er wollte Salz streuen, damit Herr Jakob nicht mehr fahren kann. Herr Jakob sah Eimer und Schaufel. Karl-Heinz sagte, mach dich vom Acker. Nö, sagte Herr Jakob. Doch schließlich bekam er eine Idee. Er sagte, okay, dann fahre ich halt weg. Als er weg Tolle war, Idee. So. Als er weg war, fing Karl-Heinz sofort an zu streuen, denn er wollte ja Herrn Jakob nicht mehr von seinem Haus sehen. Dann setzte er sich wieder hinter das Fenster und sagte, der kommt so schnell nicht wieder. Doch dann auf einmal kam Herr Jakob auf Rollschuhen angerast und Karl-Heinz war wütend, denn dass Herr Jakob so schlau war, wusste er nicht. Wusste er nicht. Und dann so eine nonchalante Unterschrift darunter. So, Meisterwerk. Oh, wie gut ist das denn? Meisterwerk. So eine komplett verschnörkelte Unterschrift. Stefan. Sehr, sehr schön. Ey, das müssen wir fast fotografieren. Ja, fotografieren. Das ist großartig. Aber auch vor allem diese Anmerkung da oben. Das wichtigste Detail, dass er halt durch die Siedlung fährt, weil er überall heiß ist, steht am Rand irgendwo. Mit so einem Sternchen. Aber mit komplettem Stolz einfach unten drunter. Und dann nochmal, ja. Stefan. Meisterwerk. Ja, genau. Mit der Feder. Ja. Sehr geil. Ja, coole Story, dass er so schlau war, wusste er nicht. Ja, genau. Dass die Geschichte nicht so schlau ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt halt nicht. Aber sehr gut. Alter, ja. Geil. Ich glaube, das bringt uns noch durch die nächsten zwei Staffeln Podcast-UFO. Oh, also, wenn ihr darauf keinen Bock mehr habt, tut mir leid, sorry, aber ja, das vor ist allem, hey, so gut. Das sind diese Kindheitserinnerungen, genau wie Gummibären, hüpfen nie und ja, dann. Ja. Tatsächlich, ich habe auch Geschichten von mir als Kind bekommen. Allerdings habe ich einen Comic gemalt, der nicht so einfach rüberzubringen ist. Ja, vor allem, wenn er halt weniger beinhalten würde. Aber es ist ja wirklich ein Buch. Das ist ja wirklich so unfassbar viel. 17 Seiten. Ja, die könnten wir alle nacheinander mal veröffentlichen. So jeden Monat. Irgendwie so das neue Podcast-UFO-Comic erschienen. Mein Comic heißt Der, also D-E-A. Ja. Kampf von F-O-N, Max. Der Kampf von Max. ist der vielversprechende Titel meines Erstlingswerks. Und ja, vor allem, es ist wirklich klischeehaft falsch geschrieben. Ja, alle Wörter sind falsch geschrieben. Es gibt teilweise wirklich so Sprechblasen, in denen jedes einzelne Wort falsch geschrieben ist. Aber das finde ich ganz geil, wenn man sich überlegt, wie Sprache funktioniert. Es also einfach nach Klang geht. Man denkt ja immer, dass Deutsch so gesprochen wird, wie man es liest. Ja. Aber jetzt anders als in Englisch, wo es ein TH gibt, was offensichtlich anders gesprochen wird, denkt man, dass Deutsch so gesprochen wird, wie es geschrieben wird. Aber an deinem geilen Comic sieht man, dass es nicht so ist. Dass man einfach das als Kind noch ganz anders wahrnimmt. Absolut. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule mal eine Geschichte schreiben sollte über sein Faschingskostüm. Jeder sollte sich verkleiden. Und dann sollte man eine kleine Geschichte drüber schreiben, was man denn ist. Und ich bin als Phantom gegangen. Also, ich hatte eine schwarze Maske und einen schwarzen Umhang um, unser Badezimmerteppich war, habe ich einfach umgeworfen als Umhang. Und dann wusste ich nicht, wie man Umhang schreibt. Und dann bin ich zur Lehrerin gesagt, heißt, Entschuldigung, wie schreibt man Wie bitte? Wie schreibt man von Umhang? Weil ich das nicht wusste. Aber auch geil, dass du zu schade bist, zu fragen, wie das Wort geschrieben wird. Ja, genau, einfach. Entschuldige Sie, Frau Riesling, wie schreibt man? Einfach so. Schon geht's dir gut? Du wurdest auch sehr oft zur Krankenschwester gebracht. Ohne Grund. Dann zum Psychiater, dann zum Rektor und dann, ach so, NG meinst du. Aber das kannst du kannst nicht kommunizieren. Wie schreibt man? Oh mein Gott, was ist Florentin? Was ist los? Sehr gut. Immer sehr gut. Ja, ich kann da mal ein paar Fotos machen und das hochladen oder. Ja, oder so häppchenweise finde ich echt ganz lustig. So es gibt tatsächlich von mir auch noch einiges, allerdings ist das alles halt in meiner Heimat, aber ich werde jetzt über Weihnachten in die Heimat fahren und da kann ich auch mal ein bisschen was. So gut, wo du gesagt hast, ich habe ein paar Sachen gefunden, aber die sind zu gut. So sehr, ja. Selbstbewusst, sich nicht der zweiten Ebene, wie man das verstehen kann, bewusst hast du das gesagt. Ich habe hier noch ein paar Stories, da war ich 16, 17, die kannst du auch vorlesen, aber das ist halt einfach lame. Ja, ja. Das ist halt zu gut. Das ist mein Science-Fiction-Roman, der mittlerweile schon mal mehrere Preise mehrere Sprachen hat. Veröffentlicht wurde. Ja, genau, tatsächlich. Ja. Naja, auf jeden Fall. Also schickt uns weiter Geschichten ein und natürlich seid ihr auch immer frei, weiteres Material zu machen. Ihr könnt Bilder mal, warum sage ich das eigentlich jedes Mal? Keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis zur Community. Ja, ich weiß schon. Das YouTuber gehen, du schreibst in die Kommentare, so ja, auch zwanghaft, was sich gar nicht juckt. Es ist doch nie wieder aufgegriffen. Ein bisschen zwanghaft, aber ich freue mich tatsächlich immer, wenn sowas kommt. Aber um deinen zweiten Punkt, wir haben jetzt unseren Shop gelauncht. T-Shirts könnt ihr jetzt bestellen. Wir posten den Link, wir machen es kurz. Wir posten den Link. Nee, wir machen es groß. Ja, okay, wir machen es groß. Also Leute, wir haben es endlich geschafft. Da würde ich schon den Laster reinfahren. Piep, piep, piep. Wir haben jetzt T-Shirts. Hallo, wo sind nicht die ganzen T-Shirts? Das ist. Aber Stefan. Kann man denn nur T-Shirts bestellen? Nein, wir haben ein... Das ist so gut. Der Shop spiegelt uns ein bisschen wider, wie wir so ticken. Okay. Wir haben ein Logo gemacht für euch, extra designen lassen, von unserem Haus- und Hofdesigner Stefan. Und zwar haben wir Folgendes. Wir haben ein Design vorbereitet, wo einfach das Podcast, Keep It, das Podcast-Logo steht. Unser Klassiker. Ja, und der Oldie. Den haben wir für euch aufbereitet, schön grafisch. Leider in mit weiß. Mit Vektoren. In weiß. Wir glauben, er ist ein bisschen verpixelt. Aber ja, das ist der das Style. Das ist tatsächlich ein Punkt. Wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, wir haben jetzt mal ein paar Probeweise bestellt und werden euch Feedback zur Qualität geben. Wenn ihr die jetzt bestellt, bevor dieses Feedback gekommen ist, kann es sein, dass wenn ihr die bestellt, die einfach mega verpixelt sind und einfach falsch und irgendwie das Logo auf der Innenseite des T-Shirts oder ja, so ein Zeug und ist. Ein weiteres Problem ist, wie gesagt, weiß. Also sieht auf allen T-Shirts gut aus, außer auf weiß. Da sieht es gar nicht aus, weil es nicht da existent ist quasi. Und man kann natürlich nicht nur T-Shirts bestellen, sondern auch Tassen, Schürzen, lustige Stofftiere. Warnwesten, glaube ich, ja. Lampenschirme, Kissen. Bettdecken, Popschütze. Wenn ihr mal mit dem Podcast-UFO ins Bett gehen möchtet und euch nachts nicht nur auditiv an uns kuscheln wollt, sondern auch haptisch, dann habt ihr jetzt ein Kissen. Wir dachten, es wäre eine wahnsinnig gute Idee, wenn wir Tassen verkaufen und so. Ja. Nachteil ist, die Tassen sind nur weiß. Aber auf der anderen Seite, wenn euch das Podcast-UFO peinlich ist, ihr uns aber trotzdem unterstützen wollt, kauft einfach die ganzen Sachen in weiß. Dann kriegt niemand mit, dass ihr das Podcast-UFO hört. Wir kriegen aber trotzdem richtig Money, Money, Money. Ich frage mich, bedruckt habe ich dich schon mal privat gefragt. Ich werde es mal öffentlich tun. Bedrucken die weißen Sachen eigentlich mit unserem weißen Logo? Ja. Weil es ist ein Grafiker und Weinblut. Pakistanischen Sklavenkindern scheißegal, was die auf was drucken müssen. Aber die drucken halt in ihrer Maschine, was ja auch Geld kostet, für was man nicht sieht. Ja, aber die Leute zahlen ja auch Geld. Die drucken das dann im Vorhinein. Die drucken das doch erst, wenn es jemand bestellt hat. Ja, genau. Warum drucken die das denn auf weiß? Ja, weil es jemand will. Weiß auf weiß. Man sieht es nicht. Ja, das ist denen doch scheißegal, solange sie Geld bekommen. Aber die kriegen doch kein Geld. Also die drucken ja was umsonst. Warum drucken sie einfach nicht? Nein, die kriegen Geld, verdammt nochmal. Die drucken doch nicht umsonst. Ja, aber die können sich diesen Druck sparen, will ich damit sagen. Weil man es eh nicht sieht. Ich würde als Geschäftsführer sagen, weiß auf weiß, nicht mit mir. Mit so einem T-Shirt würde ich rumlaufen. Ja. Oh, tatsächlich, ich finde auch geil, so die Stefans Unterschrift als Achtjähriger, die selbst, die selbstbewussteste Unterschrift aller Zeiten auf so ein T-Shirt. Also, Stefan! Stefan. Oder mit so einem Akzent, Saint-Aiguille, damals, Stefan. So schreibt man deinen Namen nicht, so schreibt man ihn. Aber einfach dieses Selbstbewusstsein, als wie viel alt war, 10, 9? 9. Warst du dabei? Und das, was auch sehr lustig war, wir als Macher, als Designer dieses Logos, mussten uns jetzt probeweise was bestellen, um sicherzugehen, dass es nicht verpixelt ist. Ja. Und Florentin hat seinen Namen, Florentin hat es bestellt und eben kam die Bestätigung an und möchte mal kurz vorlesen, wie die Bestätigung hieß. Das war, es war ein bisschen, ja, ich sag mal, ich bin da immer ein bisschen vorschnell, was sowas angeht. Warte mal. Oh. Achtung. Das dauert zu lange. Hallo Will, wir haben deine Ware heute verschickt. Bitte beachten, bla bla, Rechnungsadresse Will Will, Piepstraße Piep, Berlin, Deutschland. Ich habe aus Versehen als Vor- und als Nachname Will eingegeben. Will Will. Das heißt, Will Will. Was einfach so klingt wie ein bisschen so ein chinesischer, ja, Klavierspieler. Genau, Will Will im Konzert. Will Will und Lang Lang geben heute Gas. Auf der anderen Seite, wer weiß, ob es wirklich bei mir ankommt oder irgendwo in der sibirischen Bergen, in irgendeiner verschneiten Berghütte, sich ein DHL-Mitarbeiter durch die Tundra kämpft, nur um Will Will mal sein Päckchen zu übergeben. Um diesen Will Will, diesen Unmenschen. Will Will? Ja, Will Will. Ja. Willst du nicht noch ein bisschen was von deinem Privatleben erzählen? Wir haben jetzt so wenig von uns selber. Ja, ich habe diese Woche nicht so viel erlebt. Ich habe Rückenschmerzen, seitdem liege ich nur zu Hause. Ja, aber und erzähl mal, Decker was ist denn da los? Also du bist sehr groß. Hast du schon Angst, mal dass du in der Mitte durchbrichst? Ja. Oder was ist deine Angst? Ist es psychosomatisch? Es ist keine Angst. Hier sind Schmerzen. Ich weiß nicht, warum du auf diese Angstthematik hinaus willst. Es ist ja wahrscheinlich psychosomatisch, weil du bist 17 Jahre alt, du kannst keine Rückenschmerzen haben. Also nicht so, wie du dich hier anstellst jeden Tag. Hatte ich schon mal. Und dann bin ich zu so einem billigen Physiotherapeuten gegangen, weil es da, wo ich herkomme, halt keine guten gibt. Aha. Sondern gibt es da so ein komisches, so eine Behindertenwerkstatt, daneben war halt so ein Physiotherapeut. Aus den großen Anführungszeichen Physiotherapeut. Aber nur beim Physio. Mhm. Und er war so ein bisschen unangenehmer Typ und dann hat er so ein bisschen an mir rumgefuchtelt. Hat die Schere ausgepackt. Hat die Schere ausgepackt und danach wirklich, ich steig ins Auto und ich konnte nicht mehr gehen. Der hat so dramatisch schlimmer gemacht. Da musste ich ins Krankenhaus, da musste mir so eine Schmerzinfusion gegeben werden, damit ich wieder gehen konnte. Und ich glaube, das schleppe ich noch ein bisschen mit mir rum. So, ja. So viel zu meinem Problem. Ich habe jetzt auch ergonomische Schuhe mir mal angezogen. Am nächsten Woche bin ich komplett im Rollstuhl und mit meinem Swagway. Habe ich überlegt heute, wie stimmig das fände, im Rollstuhl zu sein. Mhm. Und dann habe ich nachgedacht. Bei deiner Stand-Up-Karriere wird sich wahrscheinlich behindern. Genau. Und das, du mieser Wichser. Schneide ich raus. Und ich bin zum Schluss gekommen, das ist nur meine Stand-Up-Karriere. Das ist nur meine Stand-Up-Karriere. Das ist nur meine Stand-Up-Karriere. Genau. Apropos Stand-Up. Beeinflussen, das ist nur meine Stand-Up-Karriere. Apropos Stand-Up. Nein, ich sag den Satz nochmal, dass das passt. Und ich bin apropos Stand-Up. Ich bin zum Schluss gekommen. Das ist nicht primär bei deiner Stand-Up-Karriere. Das ist nur meine Stand-Up-Karriere beeinflusst, ja. So. Sehr gut. Und das Lachen noch drauf ist sehr wichtig. Also. Du schneidest das nicht so. Forget it, never ever. Du kriegst das nie geschnitten. Nee, vor allem, wenn du das schneidest, ist der Podcast 40 Minuten lang. Das können wir den Leuten nicht antun, das funktioniert nicht. Mir ist aufgefallen, was ich tatsächlich sehr schade finde, dass wir heutzutage keine Klingeltöne mehr haben. Ja, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Also, dann bis zum nächsten Mal. Das war das Podcast-UFO. Vielen Dank, wir schickt weiter Sachen ein. Lump. Und nächste Woche können wir euch von was ganz Besonderem berichten. Ja, oh, freut euch. Nächste Woche wird richtig, richtig gut. Lump! Schreibt wieder einen geilen Kommentar und schränkt euch mal an, wer das nächste Mal. Oh, übrigens, wir können ja den Kommentar der Woche mit einem T-Shirt belohnen. Jeden Kommentar der Woche? Ja. Ja, mit welchem Geld eigentlich nochmal? Hä? Wir müssen die auch bezahlen. Nee, das Geld müssen die schon selber zahlen, aber sie kriegen halt ein T-Shirt. Also seid dabei. Sie kriegen einen Link von uns. Sie kriegen umsonst einen Link von uns im Shop. Gratis-Link. Ja. Wenn ihr es schafft, den besten Kommentar der Woche zu schreiben, kriegt ihr von uns einen Gratis-Link zu einem T-Shirt. Hängt euch rein. Wir klatschen uns nochmal ab, denn wir sind wieder gegenüber voneinander. Macht's gut. Und wir heben ab.